Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer kleinen, wie soll ich sagen, einer sehr schönen, ja, irgendwie finde ich gerade die Worte nicht, Lukas, weil es geht ja gut los. Gäste, die Gäste, die jetzt hier wieder dabei sind, sind keine richtigen Gäste mehr. Deswegen, wir haben eine kleine Reunion am Start. Der Ludwig hat uns die Ehre erwiesen und uns mal angeschrieben, dass er jetzt mal wieder Bock hat. Lang, lang ist es her, Ludwig. Sag doch mal ein paar Worte, damit die Leute deine Stimme wieder zuordnen können. Ja, wir sind's wirklich. Hallo zusammen. Schön, dass wir wieder beieinander sind. Ist wirklich lange Zeit vergangen. Ich habe mal nachgeschaut. Ich glaube, die letzte Folge mit uns allen, das war, glaube ich, oder nur mit dir und mir, Lukas, das war zu meiner Covid-Erkrankung vor 2 Jahren. Also ich glaube, das ist wirklich lange, lange her, weil Covid ist Gott sei Dank sehr, sehr lange her und alles läuft wieder ganz gut. Aber wir sind's wirklich. Also ihr habt keine alte Folge aus Versehen irgendwie bei Spotify oder in eurem Podcatcher angeklickt. Wir sind wieder da und das ist sehr, sehr schön. Und ihr schaut alle noch gut aus, die beiden, Lukas und Adrian. Ihr könnt es nicht sehen. Schade eigentlich, weil die sind immer noch so jung wie früher und ich schaue hoffentlich auch nicht so alt aus. Ich sehe ganz schön fertig aus, wenn ich mich mal gucke, aber okay. Ja, das ist halt München, gell? Adrian, dann. Ja, das gute Münchner Bier. Genau. Genau. Ja. Adrian, der sieht wieder am freshesten aus von uns hier. Ach ja. Ganz klares Bild bei mir. Okay. Erzähl mal, wie ist dir so gegangen? Naja, gut, von die letzte Folge ist es gar nicht so lange her, die mit dem Daniel. Ja, und seitdem, ja, läuft, würde ich sagen. Tatsächlich, im wahrsten Sinne des Wortes, es läuft. Aber dazu kommen wir später. Ja. Bei mir sieht es auch soweit eigentlich ganz gut alles aus. Ja, ich habe viel zu tun, wie immer, wird sich erstmal nicht ändern. Und ja, deswegen haben wir uns mal gedacht, da wir so wenig Zeit haben, nehmen wir so mal einen Podcast auf. Das passt doch eigentlich genau, ganz gut. Genau. Kann ich mal ein bisschen entspannen. Ja, ne. Gibt es denn bei euch irgendwas Interessantes in eurem Leben? Ich glaube, der Ludwig hat in letzter Zeit hat am meisten zu erzählen, sagen wir es mal so. Du hast aber letzte Woche, glaube ich, war es doch, was Großes am Start gehabt. Erzähl mal, wie ist es dir läuferisch so ein bisschen ergangen? Hast du dich noch fit gehalten? Also aufgegangen bist du schon mal nicht. Ja, ich spiele jetzt Golf, also laufen war nicht mehr. Ich spiele jetzt Golf, bin ich einfach besser. Nein, im Ernst, es ist natürlich wirklich sehr, sehr viel passiert in den letzten 2 Jahren. Das brauchen wir jetzt auch gar nicht alles besprechen. Da können wir gleich eine ganze Serie dazu machen. Aber läuferisch läuft's gut in der Tat, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, also die letzten 2 Jahre ist es tatsächlich auch da auf und ab gegangen, wobei ich sagen muss, das Laufen ist Gott sei Dank geblieben. Man hat immer so ein paar Phasen, gerade als ich dann umgezogen bin nach München und so, der große Wechsel, das große Nachhausekommen, da haben wir, glaube ich, auch schon mal drüber gesprochen. Das war natürlich ein ganz großer, wichtiger und sehr schöner Schritt, aber dadurch hat man den Fokus halt eine Zeit lang erstmal nicht ganz so stark aufs Laufen gehabt, wobei ich es jetzt nie irgendwie verloren habe oder so, ganz im Gegenteil. Und ja, das Laufen hat sich auch ein bisschen verändert jetzt bei mir. Ich meine, ich habe ja damals schon gesagt, Marathon, da geht nicht mehr so wahnsinnig viel, was Bestzeiten angeht, und habe auch so ein bisschen den Drang verloren und die Motivation verloren, da auch noch groß was zu verbessern, weil der Aufwand da einfach zu groß wäre. Und nachdem man ja jetzt in München auch deutlich mehr wieder auf den Trails unterwegs ist, auch das die letzten 2 Jahre, habe ich das jetzt in diesem Jahr auch noch wirklich ganz bewusst forciert und habe mich ja mehr oder weniger, ich weiß gar nicht, wie bewusst die Entscheidung war, aber eben bin dazu gekommen, jetzt auch mich tatsächlich mehr aufs Trailrunning zu konzentrieren, weil es hier wirklich vor der Tür liegt, alles, was man dazu braucht, mehr oder weniger. Und ja, der erste Höhepunkt dieser Transformation, dieser Mini-Transformation, war jetzt am vergangenen Wochenende der Allgäu Panorama Ultramarathon, den ich laufen durfte, jetzt am Sonntag, also noch relativ frisch, wir nehmen jetzt am Freitag auf. Ja, und das war tatsächlich ein sehr schöner, sehr guter und für mich erfolgreicher Lauf. Der ist wirklich super durchgelaufen, oder ich bin da gut durchgelaufen. Es gab keine Zwischenfälle. Das Training war offensichtlich auch das Richtige. Und insofern bin ich da sehr zufrieden und ja, auch sehr angetan und werde da jetzt auch die nächste Zeit dranbleiben sozusagen. Ja, sehr cool. Also ich hätte jetzt so gefeiert, hätte gesagt, nee, ich laufe jetzt nach Lust und Laune. Ja, was heißt nach Lust und Laune? Also ich meine, einen Trainingsplan habe ich immer noch nicht wieder. Ich mache das natürlich immer noch selber, was aber jetzt nicht daran liegt, dass ich da keine Lust mehr drauf hätte, sondern weil es einfach sich so am besten organisieren lässt. Und ich glaube, auch durch die langjährige Arbeit mit Adrian haben wir da genug Erfahrung gesammelt, dass man das jetzt auch alles selber machen kann. Ja, also das funktioniert auch sehr gut. Ich habe schon so ungefähr eine Vorstellung vom Training. Also so ein bisschen periodisch versuche ich schon zu trainieren und halt so ein paar Grundsachen zu berücksichtigen, die man halt einfach weiß. Also nicht das Tempo vernachlässigen. Krafttraining mache ich jetzt auch wieder sehr gewissenhaft seit ungefähr einem Jahr. Das, glaube ich, hat mir schon auch wieder was gebracht. Und ja, aber ansonsten glaube ich, also das Schöne ist halt einfach, wenn man den Flow spürt, dann sollte man den auch nicht aufhalten, und dann kann schon mal passieren, dass man ein Stündchen länger läuft oder ein paar Höhenmeter mehr macht oder was auch immer mal um Starnberger See spontan läuft. Das ist ja das Schöne an dem Ganzen. Und das, glaube ich, hat auch seine Wirkung, wenn man das einigermaßen vernünftig macht, und hat mir letztlich in den letzten Monaten wirklich sehr, sehr viel gebracht. Nutzt du denn die Berge vor deiner Tür? Also deutlich mehr als früher auf jeden Fall. Jetzt im Sommer bin ich tatsächlich in der unmittelbaren Vorbereitung für den Allgäu Panorama Ultra zweimal auch wirklich rausgefahren in die Berge, auch jetzt relativ kurzfristig, die letzten 2 Monate oder so. Und ja, man fährt natürlich mit dem Auto schon 1 Stunde auch von München aus, bis man da mal vernünftig Höhenmeter sammeln kann, aber das geht gut, muss man halt früh starten, klar, damit man auch wieder rechtzeitig zurück ist. Ja, also das habe ich jetzt schon mehr genutzt als früher auf jeden Fall. Also es ist nicht mehr nur der Olympiaberg, sondern tatsächlich auch mal zumindest der voralpine Raum oder auch mal wirklich nahe an die Zugspitze ran. Also die Insta-Stories, die sahen auf jeden Fall schon mal ganz cool aus, das muss ich schon mal sagen, in Vorbereitung. Ja. Ne? Die ganzen Läufe, die du da gemacht hast, ja, das sah auf jeden Fall sehr, sehr geil aus. Das hat mir gefallen. Und von daher, ich seh das auch so, ne? Wenn man jetzt in München wohnt, so nah an den Alpen, dann bietet sich das ja auch an, ne? Das auch so zu nutzen. Ich habe ja früher immer gesagt, als wir dann nach Berlin gegangen sind, wir haben eigentlich die Berge viel zu wenig genutzt dafür, dass wir sie vor der Haustür haben. Und diesen Fehler will ich jetzt nicht wieder machen und dann irgendwann mir denken, ach, jetzt mit 75 brauche ich jetzt auch nicht mehr rausfahren. Also insofern, jetzt nutzen wir das deutlich mehr und deutlich besser, und es ist halt wirklich ein Traum. Also Berlin war wirklich eine schöne Zeit, aber wie ich da 8 Jahre ausgehalten habe, verstehe ich jetzt auch nicht mehr. Ja, krass. Aber eine Frage, die mir im Vorfeld irgendwie so, irgendwann kam mir dann in den Sinn, hab mir gedacht, das muss ich dich mal unbedingt fragen. Wir hatten ja in der Vergangenheit oft das Thema Carbon-Schuhe als Thema. Ist es für dich mittlerweile ein Thema geworden? Weil damals war ein absolutes No-Go. Nein, es ist immer noch. Also gar nicht so sehr aus idealistischen Gründen, sondern ich finde es einfach, da ist mir die Investition echt ein bisschen zu hoch, dadurch, dass der Verschleiß dann auch so brutal ist. Also Carbon-Schuhe sind ja im Prinzip zum Training mehr oder weniger ungeeignet oder zumindest so, dass man es dann so stark und so schnell verschleißt, dass man dann einfach zu oft neue braucht, und ich kann nicht alle, weiß ich nicht, 4 oder 6 Wochen 400 € für einen Schuh ausgeben. Das kann ich nicht rechtfertigen. Und insofern nein, tatsächlich einfach ganz klassische Trail-Schuhe ohne Platte drin. Natürlich mit besserem Profil, und jetzt habe ich auch am Sonntag gemerkt, das läuft wunderbar. Mich hat jemand auf Strava gefragt oder auf Instagram, ob ich mir nicht Blasen gelaufen hätte, weil ich schon wieder die erste Trainingseinheit hatte diese Woche, und ich muss sagen, nein, 0,0. Also keine einzige Blase, keine Druckstelle. Der blaue Zeh ist normal, der geht auch nie wieder weg, glaube ich, aber das gehört dazu. Also insofern, ich habe einfach meine Schuhe und die passen, und da brauche ich jetzt auch nicht mehr so viel ausprobieren, glaube ich, zumindest eine Zeit lang zumindest noch, und null Probleme, wunderbar, ganz normale Schuhe. Läuft. Eine ganz, ganz blöde Frage, weil ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin ja nicht so ganz up to date, aber gibt es tatsächlich Trailschuhe mit Carbonplatten? Ja, ja, inzwischen ganz viele. Ja. Also North Face hat einen ziemlich guten Schuh, glaube ich, mit Carbon. Adidas Terrex hat jetzt auch Carbonplatten drin. Oder es sind ja inzwischen nicht mehr ganz richtige Platten, sondern es sind, glaube ich, auch so Stifte oder so. Also da gibt es inzwischen wirklich ganz viele aktuelle Entwicklungen. Also das ist nichts Außergewöhnliches mehr in der Tat. Und wir haben ja, glaube ich, auch beim Marathon gesehen, ich weiß gar nicht, wann das war, aber gar nicht so lange her, dass auch Nike nicht mehr im Lead ist, was die Carbon-Schuhe angeht, weil die Bestzeit ja, glaube ich, mit einem anderen Schuh gelaufen worden ist. Aber da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Okay, bei der Olympia meinst du jetzt? Nee, das war, das, ich weiß nicht mehr, welcher, Chicago war oder so. Also jedenfalls ist ja der Weltrekord gebrochen worden, nicht den Nike-Schuhen. Aber ich weiß leider jetzt nicht mehr genau, wann das war. Da bin ich nicht mehr ganz so up-to-date. Müssen wir uns nochmal dahinter klemmen. Müssen wir nochmal googeln, ja. Ja, muss man Onkel Google mal bemühen. Genau. Interessant, bei dem Gespräch gerade mit den Schuhen habe ich gerade so gedacht, naja, ich krieg's ja gar nichts mehr mit. Also gut, das ist mit den Trailschuhen, das habe ich mir gedacht, okay, das war ja auch nur eine Frage der Zeit. Ich meine, gibt ja überall Leute, die, wo man ja das Geld schon abgreifen kann. Aber das mit dem Weltrekord habe ich mal mitbekommen, aber ich habe mich auch nicht bemüht, welche Schuhe. Aber gut, im Endeffekt, ja, die Entwicklung bleibt nicht stehen und die Konkurrenz wird natürlich auch ein Stück vom Kuchen haben. Ja. Ja, klar. Und wenn sich die Technologie natürlich durchsetzt, dann müssen ja auch die Athleten, die eben unter Vertrag sind oder die gesponsert werden von ihren Marken, dann müssen die auch nachziehen können. Das wäre ja sonst sinnlos. Klar. So haben sie alle nur noch bei Nike. Ja, ja, genau. Und das ist ja zumindest im Trailrunning wirklich nicht der Fall. Stell dir vor, dass sie sich partieren lassen können. Nochmal? Stell dir vor, dass sie sich partieren lassen können. Ja, aber ich glaube, sowas geht nicht, ne? Was eine Technologie ist. Das ist ja kein Design. Ja, also oder ich glaube, ich sag mal so, wenn es gegangen wäre, hätten sie es hundertprozentig gemacht. Wahrscheinlich, aber, ja. Ja. Ludwig, wo wir schon bei dir und deinen Ultra sind, dann bleiben wir doch am besten jetzt dabei. Erzähl noch mal, wo bist du jetzt genau gestartet? Gib uns noch mal so ein paar Eckdaten und erzähl mal was zum Lauf. Ja, also die Distanz war knappe 70 Kilometer, 69, irgendwas. Start war in Sonthofen, also wirklich im schönsten Allgäu, morgens um 6. Das Wetter hat sich schon angekündigt, dass das ein sehr, sehr herrliches, schönes, aber auch sehr warmes Wetter wird, was für mich jetzt immer besser ist als Regen. Insofern war mir klar, dass das schon mal alles passen wird soweit. Und und dann haben wir uns da aufgestellt, vorm Allgäu-Outlet war das, direkt in Sonthofen. Und dann ging es pünktlich um 6 Uhr los. Ich weiß nicht, wie viele Teilnehmer es insgesamt waren. Ich glaube, es um die 300, 400 rum werden es wohl gewesen sein. Und dann ging es los und es ging auch relativ schnell dann zum ersten Anstieg. Also wir sind so durch so eine, ja, es war nicht richtig ein Park, aber so an einem Bach vorbeigelaufen. Und dann ist es, glaube ich, nach, weiß ich nicht, einem Kilometer oder so gleich direkt in die Vollen gegangen. Und dann ist es im Prinzip immer eine schöne Mischung gewesen aus, ja, Asphaltpassagen, Kiesweg, Forstwegpassagen, Wiesenpassagen, Single Trails und dann auch ein bisschen technischer, wenn es dann die Berge hochgegangen ist. Es waren noch so 2, 3 technische Downhills dabei, die jetzt nicht ewig lang waren, aber doch relativ knackig waren, teilweise zumindest. Und es gab insgesamt, ich glaube, 4 oder 5 Vollverpflegungsstellen, die wirklich sehr, sehr gut ausgestattet waren, das muss man echt sagen. Da waren also alle Dinge, die man brauchte, waren da an Getränken von Cola, Iso, Wasser, essensmäßig waren Riegel dabei, Kuchen gab's, Gummibärchen gab's, Zitrone mit Salz und Melone mit Salz gab's, das habe ich auch 2-mal in Anspruch genommen, was glaube ich ganz gut war, also wirklich an alles gedacht. Und es gab auch die Möglichkeit, auch das habe ich gemacht, bei Kilometer 30, glaube ich, am Hörnlepass, gab es dann eine Vollverpflegungsstelle, wo man auch seinen Dropback hinterlassen konnte. Und ich habe zur Sicherheit halt trotzdem ein zweites Paar Schuhe da hingepackt und ein paar Gels, damit ich nicht die Weste zu voll hatte. Und ich habe dann eigentlich nur die Gels genommen und habe die ausgetauscht und habe eigentlich sonst nichts dazu gebraucht. Das war aber trotzdem ganz gut zu wissen, dass man auch noch eine Tasche hat. Und dann ging es im Prinzip weiter und der absolute Höhepunkt war dann, und das war glaube ich auch das Stück, wo ich sagen musste, da bin ich dann schon ziemlich an meine Grenzen gekommen, das war dann kurz vor Kilometer 60, also eigentlich die Passage zwischen Kilometer 50 und 60, als es dann auf den Sonnenkopf hochging. Das war dann sozusagen der steilste Anstieg und der längste Anstieg und das ging los bei der letzten Vollverpflegung. Bei Kilometer 50, das war die Skisprungschanze in Oberstdorf, was natürlich ein imposantes Setting war und eine Szenerie war, die echt ganz schön war. Und dann ging sie eben auf den Sonnenkopf hoch und das muss ich sagen, das war echt ein Stück, wo ich mir gedacht habe, wow, also mal schauen, ob ich da und wie ich da hochkomme. Und da habe ich doch ordentlich kämpfen müssen. Und dann eben am Kilometer, bei Kilometer 60, fast am Schild oben, war dann das Gipfelkreuz vom Sonnenkopf. Da gab es dann so eine mini kleine Verpflegungsstation, wo ich dann echt fertig war und mich gefreut habe. Und da war aber leider die Cola so rationiert, dass ich dann nur einen Becher mit Cola-Mischung mit Wasser bekommen habe, wo ich mir gedacht habe, ach, naja, also das bringt mir jetzt nicht so wahnsinnig viel an Kohlenhydraten und Zucker und so. Ja, und dann habe ich mich dann ganz, ganz kurz hingesetzt am Sonnenkopf, am Gipfelkreuz, habe meine Stöcke dann hinten in meinen Köcher gepackt, weil jetzt war klar, die letzten 10 Kilometer geht's jetzt wirklich nur noch downhill. Also da wird man jetzt nicht mehr kraxeln und klettern müssen oder einen Uphill laufen müssen. Und dann, ja, ging es die letzten 10 Kilometer in der Tat mehr oder weniger runter, teilweise über Wiesenstücke und das letzte Stück dann eigentlich wirklich über Asphalt und Kies, so ein bisschen Waldweg. Und am Wonnemar, das ist so ein Erlebnisbad, in Sonthofen am Parkplatz, war dann das Ziel. Da gab es dann noch einen kleinen Negativhöhepunkt, weil wirklich 100 Meter vom Ziel, also man hat den Zielbogen schon gesehen, gab es dann einen Bahnübergang und natürlich, selbstverständlich, genau dann, wenn ich komme, geht die Schranke runter. Und ich habe ganz kurz nur überlegt, aber wirklich nur eine Millisekunde, soll ich trotzdem noch schnell durchlaufen, und habe mir aber dann gedacht, nee, ich glaube, das ist ein Disqualifikationsgrund, und bin dann doch lieber stehen geblieben und habe versucht, den Zugführer dann irgendwie anzufeuern, dass der ein bisschen schneller fährt. Und naja, das hat mir nochmal so 3 Minuten, glaube ich, gekostet, aber das ist dann bei der Zeit nicht mehr so dramatisch gewesen, kam auch keiner nach. Und dann ist man nach knapp 70 Kilometern ins Ziel gegangen, hat vom Veranstalter persönlich tatsächlich auch die Medaille überreicht bekommen, das fand ich auch sehr schön. Der Axel Reusch ist das, der hat wirklich jedem Läufer, jeder Läuferin persönlich die Medaille überreicht, und ja, und dann war man fertig. Wie viele Höhenmeter waren sie insgesamt? Um die 3000 irgendwas waren es, 3050 okay. Oder so, ja. Okay, also ordentlich. Ordentlich, aber man muss sagen, also so ein richtig, wirklich ganz, ganz steiles Stück, das war wirklich nur der Sonnenkopf, der Rest hat sich ganz gut verteilt, muss man sagen. Es waren einige laufbare Passagen dabei, von den Uphills bin ich aber, würde ich sagen, weiß ich nicht, 70%, glaube ich, wirklich gehiked, ja. Okay. Und wie fällt so dein Fazit zu der Veranstaltung selbst? Also es hört sich alles sehr positiv an, was du jetzt gerade erzählst. Würdest du es weiterempfehlen? Definitiv. Also das kann ich auf jeden Fall machen. Also sowohl was meine persönliche Verfasstheit angeht, ich hatte eigentlich kein einziges wirkliches Tief, weil ich mir immer gedacht habe, es wird kommen, und dann weißt du aber auch, es wird wieder gehen. Aber so wirklich ein richtiges Tief, wo ich mir gedacht habe, ich bin jetzt wirklich in so einem Tal, in so einem emotionalen Tal, das gab es wirklich überhaupt nicht. Liegt vielleicht auch ein bisschen an der Landschaft und an der Stimmung, weil die wirklich phänomenal einfach ist. Für mich muss ich sagen, also mir, ich glaube, das ist deswegen auch so gut gelaufen. Diese 9,5 Stunden, die kommen einem halt nicht so lange vor, wie bei einem Rundkurs, was weiß ich, 12-Stunden-Lauf oder sowas, weil man einfach wahnsinnig viel Abwechslung hat. Und zwar nicht nur, wie es halt immer bei einem Traillauf ist, natürlich, was Uphill, Downhill, Bodenbelag und so weiter angeht, sondern tatsächlich auch das, was man fürs Auge bekommt. Das ist da wirklich unfassbar schön. Noch dazu, wenn das Wetter passt, natürlich. Also ich hätte Millionen Fotos machen können. Ich musste mich da immer zurückhalten. Das sollte man eigentlich nicht zu oft machen beim Wettbewerb. Aber nichtsdestotrotz, ein paar muss man dann einfach machen, und das ist schon wirklich toll gewesen. Aber jetzt mal ein bisschen objektiver gesprochen, oder wenn man jemand sich überlegt, den Lauf zu machen, ich glaube, das ist auch wirklich eine ganz tolle Möglichkeit, das einfach mal auszuprobieren. Es gibt ja auch eine Marathondistanz und eine Halbmarathondistanz. Die kann man dann auch ausprobieren. Und was ich wirklich großartig finde, und das muss ich an der Stelle einfach nochmal sagen, die Organisation war wirklich phänomenal gut. Also das kann man nicht anders sagen. Das Briefing am Vortag war schon sehr gut. Man hat die Startunterlagen sich abholen können natürlich, und dann hat man nochmal die einzelnen Strecken gebrieft bekommen, wie die Streckenschilder ausschauen. Also ein ganz klassisches Race-Briefing halt, aber das war auch sehr, sehr gut. Und vor allem, und das muss ich sagen, und das ist für mich immer ganz wichtig, die Strecke war wirklich perfekt ausgeschildert. Ich hatte zwar die Strecke auf der Uhr, aber hätte ich und habe ich auch nicht gebraucht. Da ist wirklich an jeder Ecke war irgendwo ein Pfeil oder ein markierter Stein oder eine Fahne in den Bäumen. Das war wirklich großartig. Verpflegung, habe ich schon gesagt, hat super gepasst. Ich hatte auch Eigenverpflegung dabei, die habe ich auch gebraucht natürlich, vor allem die Flüssigkeit und die Gels. Aber ich glaube, man kann theoretisch auch mit der dargebotenen Verpflegung da ganz gut durchkommen, und es war alles geboten, was man gebraucht hat. Also insofern, bis auf diese Schranke am Schluss, dieser Bahnübergang, aber die, glaube ich, kann man nicht wirklich umgehen, weil da gibt es, glaube ich, keine andere Abkürzung oder eine andere Möglichkeit, war wirklich alles perfekt. Und also wenn jemand überlegt, das mal einfach auszuprobieren auch, das ist jetzt kein Ultra Trail, der jetzt super, super technisch ist. Es gibt wirklich nur so 2-3 Stellen, wo man ein bisschen aufpassen muss, aber da gibt es keine ausgesetzten Stellen oder sowas. Also wunderbarer Lauf. Also kann ich empfehlen. Sehr cool. Nochmal eine andere Frage. Hast du den Daniel getroffen? Der war ja auch auf der Marathonstrecke dabei. Leider nein. Wir haben uns geschrieben, und dann war es aber doch so heiß. Der war ja dann vor mir fertig, deutlich. Dann haben wir uns noch geschrieben, aber das war dann so heiß bei denen und es stimmt schon, es gab am Schluss jetzt nicht so wirklich die Möglichkeit, sich irgendwo hinzusetzen oder unterzustellen oder so, das war schon alles in der prallen Sonne und dann ja, haben wir uns noch gegenseitig gratuliert und aber wir wussten im Vorfeld auch schon, dass wir starten werden beide, aber gesehen haben wir uns leider nicht, ne. Wart ihr im selben Rennen oder gab es verschiedene Rennen? Der Daniel ist den Marathon gelaufen. Und der ist eine Stunde später, glaube ich, oder zwei Stunden später gestartet, um 8 oder so. Und ich weiß jetzt nicht genau, wie lange er gebraucht hat, aber er war auf jeden Fall schon deutlich vor mir natürlich dann im Ziel von der Uhrzeit her. Kurz nochmal zu deinem Training, Ludwig. Du hast ja gesagt, hast dich gut vorbereitet gefühlt. Was bist du so, ich sag mal, so im Peak gelaufen? Und so mal vielleicht ganz kurz, was waren so deine Grundpfeiler des Trainings? Also ich habe relativ viele so mehr oder weniger spontane Ultradistanzen gemacht. Das heißt aber jetzt keine 80 oder 100 Kilometer, sondern meistens halt einfach ein bisschen mehr als ein Marathon. Ich bin ein paar Mal so die Isar Trails rausgelaufen. Das ist eine sehr schöne Strecke, wo man dann so Richtung Kloster Schäftlarn läuft und so weiter. Das ist relativ waldig da und auch ein paar Höhenmeter, die man da mitnehmen kann. Das war mal ein 65er, glaube ich, oder 63 Kilometer Lauf, den ich da gemacht habe, auch relativ spontan. Und ich habe es eigentlich immer so gemacht, dass ich geschaut habe, dass ich unter der Woche 1-2 Tempoeinheiten gemacht habe, aber jetzt nichts am Limit, sondern wirklich so, weiß ich nicht, Marathon-Race-Pace oder ein bisschen drunter, also nicht wirklich Schwelle. Dann habe ich mir so ein paar Highlights halt noch reingepackt ins Training. Also die Starnberger See-Umrundung zum Beispiel habe ich einmal gemacht. Das sind, wie viel waren das nochmal, ein bisschen mehr als 50 Kilometer, glaube ich. Dann eben die Ausflüge in die Alpen. Das war einmal eine relativ knackige Einheit mit 2 Gipfeln und einmal der Rauschberg. Das ist ja 1700 Meter. Man startet da irgendwie schon auf einer Höhe, dass man insgesamt so knappe 1000 Höhenmeter hat, auf 15, 16 Kilometer oder was das sind. Das war natürlich noch ein wichtiges Training qualitativ. Und dann natürlich die ganzen Sachen wie Wings for Life Run, die zahlen da ja auch noch letztendlich mit ein, wobei ich den Plan jetzt nicht so lange gehegt habe, aber ich habe die Entscheidung, den Allgäu Ultra zu machen, eigentlich erst gefällt, nachdem ich schon für den Trail Dorado angemeldet war, den ich ja im Oktober jetzt noch mache. Und dann habe ich mir gedacht, das wäre aber eine gute Vorbereitung auch, ganz grundsätzlich schon. Und dann hat der eh gut gepasst. Und ich habe, glaube ich, ich weiß gar nicht, wann ich das entschieden habe, im Allgäu zu laufen. Aber das war jetzt kein so durchdachtes Training, dass ich am Jahresende schon wusste, was ich alles machen will. Sondern ich habe das Training ohnehin schon so gestaltet, dass ich den einen oder anderen Marathon dabei habe und mal auch über Marathon hinaus und ein paar Höhenmeter und ein paar Trails und so. Also hat sich eigentlich alles ganz gut gefügt. Ich habe das gar nicht so langfristig geplant. Sehr gut, hört sich gut an. Also brauchst keinen Trainer mehr, hast alles im Griff. Ja, weiß ich nicht. Also ich hätte, glaube ich, schon wieder Spaß daran, aber ich glaube, ich brauche einfach trotzdem meine Freiheiten. Ich meine, du kennst es ja auch noch. Also man muss halt einfach mal ausbrechen können. Und dann, ich glaube, also ich weiß auch noch nicht genau. Hast du jetzt ein Fahrrad gekauft? Ja, nee, ich weiß jetzt nicht genau, was ich nächstes Jahr so alles mache. So ein paar Pläne habe ich ja schon, aber jetzt machen wir erstmal das Jahr fertig und im Moment komme ich, glaube ich, ganz gut klar, so wie ich es mache. Und so hat man halt auch die Möglichkeit, Sachen auszuprobieren. Ich meine, ich hätte jetzt auch nicht, als ich nach München zurückgekommen bin, habe ich jetzt auch nicht geplant, jetzt auf die Trails zu gehen, sondern es hat sich halt so ergeben und jetzt macht es auch mehr Spaß, im Moment zumindest als Straße. Kann sein, dass es in 2 Jahren, dass ich da wieder den Marathon angehen will, glaube ich jetzt nicht, aber wer weiß. Aber im Moment fühle ich mich so jetzt ganz gut und mal schauen, wohin sich das so alles entwickelt. Da steht noch ein Start in Frankfurt aus, ne, stimmt, der zu Corona-Zeit ausgefallen ist. Ja, ja, stimmt. Ne, ja, da ist mir im Moment tatsächlich nicht so. Was ist mit deinem goldenen Ticket passiert? Ja, stimmt, genau. Da gibt es noch was, gell? Ja. Na, ich glaube, da hat man bloß von daher eine goldene Startnummer hätte ich damals haben können, aber das wäre, glaube ich, der Folgemarathon nach Corona gewesen, den habe ich ja leider nicht wahrgenommen. Mal sehen. Ja. Genau. Lukas. Ja, ich? Oh. Nein, du bist dran. Dein Thema ist interessanter. Ich habe mir gedacht, wir wechseln mal vielleicht erstmal so ein bisschen das Thema. Also bleiben wir erstmal nicht beim Laufen, sondern gehen mal so ein bisschen zum Radsport. Denn, zum Radsport? Ja, beziehungsweise zu Radtechnik, denn du hast dir was Nettes zugelegt. Ja, ich habe das mal bei Instagram bei uns mal hochgeladen, dachte, wird vielleicht mal ganz interessant werden, wie ich mein Bike mal auspacke. Hat einigermaßen Spaß gemacht. Ich bin da ja ein bisschen ist aber genervt von Fahrrad selber aufbauen, muss ich sagen. Ich lasse mir das immer ganz gerne aufbauen. Ja, irgendwie schon, weil irgendwie ich bin dann immer super vorsichtig, dass ich jetzt nicht so weiße Handschuhe anziehe. Das fehlt eigentlich noch so ein bisschen, weißt du, weil ich habe das Rad halt nochmal komplett angeguckt und ob da irgendwo was am Lack ist und sowas. Also hört man ja auch immer wieder, dass da irgendwas, dass die Leute da auch immer wieder hier Sachen zurückschicken, weil sie halt auch mal hier Kratzer haben oder da und passt was nicht und so. Wie gesagt, muss ich halt selber machen, das Rad aufbauen. Ist ja eigentlich auch nicht schwer. Also im Endeffekt machst du ja eigentlich nur das Vorderrad dran, das Hinterrad dran, dann den Sattel. Was war es denn noch? Was ist denn noch? Das Cockpit? Nee, ich. Ja, doch, also man muss, genau, das ist so ein bisschen so die frickelste Arbeit, die Bars sozusagen, also links und rechts, das so dran schieben und festmachen, weil die haben so ein bisschen Gegendruck, also muss man sozusagen auch nochmal gegendrücken, damit man so die Handlebars, damit man die befestigen kann. Ja, also ich finde es ein sehr schickes Rad, ist das Canyon Arrowed SLX 8 mit der DI2-Schaltung geworden. Das gab es in verschiedenen Ausführungen. Ich habe mich da vorher so ein bisschen schlau gemacht, was da so kommt. Und ich bin ja ein bisschen mittlerweile so auf die Sache gegangen, dass man Fahrradfarbe haben muss. Weil wenn du Leute mal draußen fahren siehst, haben sie ein schwarzes oder ein weißes Rad. Also das ist so, zu 90% haben die Leute ein schwarzes oder ein weißes Rad und das nervt mich irgendwie ein bisschen. Am schlimmsten ist dann die schwarz-weißes Rad haben. Können Sie nicht entscheiden. So, ja, genau, das ist so, also noch mehr Standard geht ja gar nicht. Und ich finde halt bei weißen, ich wollte schon gerne nochmal die I2-Schaltung haben. Bei weißen Fahrrädern ist halt so, die sieht man halt den Dreck halt auch relativ schnell. Also das finde ich persönlich so ein bisschen ja nervig. Ja, und genau, was gibt's noch zu erzählen? Ja, ich habe schon meinen ersten Com geholt mit dem Rad. Ja, darauf wollte ich hinaus, dass du auf deinem Arbeitsweg schon ein Com nach dem anderen eigentlich holst oder jetzt irgendwie da in gute Platzierung. Ja, komme ich immer näher. Heute Morgen habe ich auch schon wieder, da habe ich gedacht, komm, also bei einem weiß ich, weil da ich ganz coolen Namen, das heißt raus aus dem Ghetto, das ist echt so ein Stück, wo ich sag mal, da sind so ein bisschen Imbissläden und so komische Bürogebäude und dann gibt's halt viele Lager, so, weißt du, wo dann so Imbisse ihren Kram holen und so. Das ist halt eine komische Ecke. Ja, kann man so sagen. Und deswegen heißt es wahrscheinlich raus aus dem Ghetto. Und das ist halt so ein ziemlich gerades Stück. Und dann dachte ich heute, ja, das, ich kann es ja heute mal probieren. Heute waren die Beine auch relativ frisch auf dem Hinweg. Und dann habe ich aber, wo ich gesehen habe, ein bisschen zu früh abgebrochen. Also ich bin Dritter geworden, habe 2 Sekunden Rückstand auf die beiden Führenden, die teilen sich. Und ich habe einfach zu früh abgebrochen, weil ich, da ist so eine Kreuzung und ich war mir nicht sicher, ob die losfahren. Und deswegen habe ich dann aufgehört, Gas zu geben, damit ich auch noch reagieren kann, weil ich war schon echt unten an den Bars dran und so. Also ich hätte jetzt nicht unbedingt noch reagieren können. Und also die 2 Sekunden hätte ich wahrscheinlich sogar noch geholt. Ich hätte vielleicht so, das war nochmal ein, vielleicht lass es 20, 30 Meter sein, die ich dann noch fahren musste. Also das war noch ein kleines Stückchen. Aber ja, also das ist ein Weg, den ich öfters fahre und ich habe so hier und da mal ein paar Coms, wo ich auf einmal, also das sind eigentlich so Coms, wo ich auf einmal, ohne es großartig herausgefordert zu haben, reingerutscht bin in die Top 10. Kriegt man ja dann so gesagt mit dem Pokal, dass du bist jetzt Siebter geworden oder sowas. Und dann gucke ich mir die Strecke an und wenn ich die halt öfters fahre, dann weiß ich es ja, dass es da ist. Und ach ja, gut, jetzt kannst du mal versuchen. Das sind dann immer so spontane Dinge. Genau, und einen habe ich mir dann halt schon geholt. Genau. Und das war ja auch halt der Grund, warum ich das Ultimate ein bisschen verkauft habe. Oder was, ein bisschen verkauft? Ich habe es verkauft. weil ich ein bisschen, ich sag mal, unzufrieden mit der Performance war. Könnte auch meine Leistung gewesen sein, kann ja auch sein. Aber ich kam nie an die Bestzeiten, die ich mit dem Arrowed gemacht habe, irgendwo ran. Also ich habe echt ein bisschen da, also ich war auf jeden Fall deutlich langsamer, fand ich persönlich. Es hat sich auch ein bisschen anders angefühlt und jetzt merke ich auch, dass ich auch damit recht hatte. Also das Arrowed ist definitiv schneller als das Ultimate und ja, ich merke es aber an den Zahlen, siehst du ja jetzt, ich fahre ja oft selbe Strecke zur Arbeit, Ja, und von daher sehr zufrieden mit meinem neuesten, mit meiner neuesten Errungenschaft. Ich habe es jetzt fast einen Monat. Bin jetzt schon 350 Kilometer gefahren. Also es ist schon, muss ich sagen, dass ich jetzt mein Training so ein bisschen, das Training, also ja, das ist so die einzige Möglichkeit, wenn ich mal, dass ich mal ein bisschen trainieren kann, ist dann halt auf dem Weg zur Arbeit und Weg zurück. Das sind halt für mich hin und zurück mehr als 50 Kilometer. Und wenn ich das so 3-4 Mal die Woche mache, dann kommst du schon halt auf gut 150 Kilometer. Dann fährst du am Wochenende mal eine kleine Ausfahrt, wenn du Zeit hast. Ja, also da, ich glaube, dieses Jahr werde ich mein Jahreskilometerumsatz auf Rad werde ich wahrscheinlich pulverisieren, so viel wie ich hier fahre. Das, okay. Ja, also ich kann mir schon vorstellen, dass ich eine gute Zahl hinkriege. Also ich bin mal gespannt. Es wird jetzt aber langsam zu spät hell. Versteht ihr, was ich meine? Also es ist halt jetzt, heute bin ich rausgegangen und ich glaube, das war so wirklich 2-3 Minuten vorher war es noch dunkel, ja, und jetzt gerade nur so hell geworden. Und gerade dieses erste Stück, da fährt man so also ein bisschen Bundesstraße. Und da habe ich so ein bisschen, wie sag mal, Bammel, muss ich mir auch nochmal die. Das ist auch ein bisschen doof, gell? Ich habe mir fürs Ultimate habe ich mir Lichter gekauft und sowas, muss ich jetzt alles wechseln, weil die funktionieren da nicht mehr. Ich brauche eine neue Halterung, ich brauche hinten anderes Licht, weil das so mit dem Arrowed ein bisschen tricky ist, weil das ja eine ganz andere Sattelschütze hat. Die sind ja so ein bisschen ovaler und da kriege ich das Licht, ich so das Verrecken kriege ich es nicht dran. Ja, also das ist so ein Gummiding, was du so drum rumziehen musst und das ist einfach viel zu weit entfernt. Deswegen muss ich mir ein anderes Licht kaufen, das kann man auch draufschrauben, das ist ja dann ist ja schon gut, aber ja, ist auch halt alles Investition. Ja, also das sind so meine Probleme. Aber willst du dieses forcierendes Fahrradfahren oder das Radfahren oder ist es jetzt erstmal so, wie es gerade kommt? Hast du irgendwie Pläne, jetzt langfristig oder nächstes Jahr irgendwie auch damit mehr zu machen? Oder weil du ja gesagt hast, du hast jetzt nicht so viel Zeit im Moment, willst du das irgendwie jetzt mehr ausbauen oder ist es jetzt momentan einfach nur so just for fun? Hatten wir schon mal das Thema. Ja. Also wie ist das? Ja, also trainingmäßig ist es ja echt wirklich eine Lust und Laune. Also ich würde schon gerne eine gewisse Kilometerzahl die Woche beziehungsweise im Monat, sage ich jetzt mal, schon erreichen. Aber ja, also ich kann ja jetzt, also beim Rennen wirst du mich nicht sehen. Ich werde dann eher so Sachen machen wie vielleicht hier mit Adrian nochmal, dass ich irgendwo hinfahre, wo ich gerne hinfahren wollte über eine längere Tour. Gibt ja immer gute Ziele, wo man hinfahren könnte. Ja, ich habe schon 3-4 Mal habe ich schon überlegt, beziehungsweise habe ich mir schon gedacht, ich müsste mal halt eine Strecke zum Jörg machen. Mal gucken, wie weit das ist. Habe es aber noch nie gemacht. Muss man gucken, wie weit es von hier bis zu ihm wäre oder ob nach Würzburg. Nein, das ist Herzogenau, das ist ja noch weiter. Ist noch ein Stück. Ein Stück dahinter, aber das ist Richtung Würzburg, ne? Und also das ist schon so eine 2-3-Tagestour, glaube ich. Ja, warum nicht? So, weißt du, vielleicht kann man ja mal irgendwie sowas machen oder vielleicht kann man auch ein Stück mit dem Zug fahren oder so. Das sind immer solche Gedankenspiele, die ich dann habe, was man so machen könnte. Aber du wirst mich niemals beim Rennen sehen. Das ist mir einfach too much. Das Einzige, was ich vielleicht machen werde, vielleicht nächstes Jahr, ich wollte es dieses Jahr machen, ist das Rennen auf dem Nürburgring. Da gibt es ja so ein 24-Stunden-Rennen. Und da gibt es halt auch ein Rennen, wo du quasi die Schleife dann 1, 2 oder 3 Mal fährst. Ja, ich glaube, die Schleife, was waren das nochmal? Adrian, weißt du das noch? Irgendwas um die 24? 25 gesagt, also kommt gut hin. Kilometer, und wenn du das 3-4 Mal fährst, oder 3 Mal ist, glaube ich, Maximum, dann bist du so bei 75 Kilometer, das wird mir dann auch reichen. Ich meine, da ist es schon gefährlich genug, aber da bist du ja schon abgesperrt und Wollte ich ja gerade sagen, weil ich bin ja schon bei Nürburgring da bei dem Radrennen gestartet und das ist schon echt crazy, ne? Also da habe ich echt schon mal ein paar Unfälle gesehen, also das war schon, also da wird es ja schon ganz anders. Also das, ich meine, das ist ja auch so das Ding beim Rennradfahren, ne? Also es ist einerseits das Adrenalin pur, andererseits habe ich bei diesen ganzen Eschborn, Frankfurt oder rund um Köln oder halt Nürburgring, also gerade beim Radrennen habe ich kein einziges erlebt, wo es bei den Amateuren keine Stürze gab. Ne? Also das ist schon echt absolut Wahnsinn. Also ja, so gerade wenn man jetzt irgendwie dann irgendwann Vater ist, dann denkt man sich oder überlegt man sich das zweimal, ob man das startet. Also das war dann für mich irgendwann ein No-Go. Mein Schwager ist letztes Jahr da gestartet, Team. Also 24 Stunden, und es waren halt nur 22 Stunden, weil sich da einer so hingelegt hat, dass die im Hubschrauber kommen mussten, und dann haben sie halt abgebrochen. Es war dann halt auch das Wetter ein bisschen bescheiden dann, also es hat dann auch angefangen zu regnen so leicht. Ja, und du weißt ja, manche sind dann zu ehrgeizig und so. Also wir waren da auch mal vor Ort, haben dann mal die Jungs besucht, die da gestartet sind, Und da siehst du ja, die haben ja dann so Kabinen, wo die sich sozusagen, wo die auch abwechseln, weißt du, man gibt ja dann sozusagen den Chip immer weiter und der nächste fährt halt und man kann sich das eher untereinander, man kann ja sagen, man fährt zwei Runden, dann kommt der nächste, fährt zwei Runden oder so, oder man fährt halt nur eine Runde und da hast du aber wirklich in dieser Boxengasse, sage ich jetzt einfach mal, da hast du halt da Leute gesehen, die wollten da gar keine Zeit verschwenden, die sind da richtig durchgepilzt, haben, der andere ist schon sozusagen nebendran gefahren, haben es übergeben und so, also die sind da schon wirklich echt crazy unterwegs gewesen. Ja, und mit solchen Leuten wolltest du, glaube ich, nicht unbedingt aufeinandertreffen. Was ich da halt beim Nürburgring ganz gut finde, ist, es ist halt eine Strecke für Rennen gemacht, sag ich mal. Also es ist der Formel 1 gefahren eigentlich oder ich glaube auch DTM oder so. Aber das ist halt eine super, super Strecke, gell? Also da, ich bin da ja selber, gibt's ja Tage, da kannst du ja hin und noch fahren. Also kannst auch laufen, also gibt's ja auch. Und das sind dann so 2 Stunden, also geht gleich um 19 Uhr los bis 21 Uhr und dann hast du Zeit, oft, also meistens höchstens zwei Runden, ist glaube ich das Maximum, was du auch zeitlich halt schaffst. Ja, und da war ich schon einmal dort und habe das ja mal gemacht und es ist halt echt eine coole Strecke, finde ich. Es ist halt auch stellenweise echt gefährlich, weil es wirklich sehr schnell runtergeht. Da muss man schon wirklich sein Fahrrad im Griff haben. Aber wie gesagt, es ist halt ein richtig guter Belag und da gibt's keine Schlaglöcher oder sowas. Gell? Wenn du jetzt, keine Ahnung, durch Frankfurt fährst und dann ist da so ein riesen Gullideckel oder sowas, dann ja, kann man sich auch schon mal schön beuteln. Ja, das ist dann halt auch ein ganz anderer Belag. Ja, das ist halt ein normaler Straßenbelag. Und ja, also da bin ich halt nicht so der Fan von. Apropos Gullideckel. Ich habe mir schon auch gelernt, dass wenn man mit also ich wollte über eine Kreuzung fahren und bin halt in den Gullideckel, der so, also jetzt nicht einen runden, sondern so einen viereckigen, der so Schlitzer hat, ja. Da bin ich mit dem Hinterreifen reingekommen und der Mantel ist auf die Felge und dann sozusagen habe ich einen Snakebite, nennt man das. Also ich hatte zwei Löcher sozusagen drinne. Das war so meine, glaube ich, erste Ausfahrt oder zweite. Und ja, das muss ich dann zu meiner Schande gesehen, ich musste zu einem sehr bekannten Fahrradverkaufsladen in Koblenz gehen und das mir dann halt machen lassen. Nee, ich hatte nichts dabei. Ich hatte ja noch keine, ich hatte noch nicht mal eine, doch ich hatte eine Flasche so aus meinem, von meinem Rad hier abgebaut, weil ich noch gar nichts hatte. Sowas. Ich hatte, das war auch alles so, kam mir eher überraschend, dass es auf einmal da war. Das muss ich schon sagen. Es kam dann relativ schnell. Also da, da hatte ich jetzt nichts dabei, wo ich selber flicken konnte. Also musste ich wollte mich ja abholen lassen, aber dann hatte meine Frau gesagt, ja, geh doch da und da hin, da ist doch was. Ja, dann ja, habe ich halt für echt teuer Geld. Ich meine, Radflicken für 30 Euro, da viel Spaß dabei, gell. Das ist schon, denkst du dir, ja gut, dann willst du aber auch nur noch heim und die Jungs haben das halt jetzt auch relativ schnell gemacht. War schon okay. Aber zu meiner Schande. Und dann ist mir gestern, ist mir einer aufs Fahrrad gelaufen. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Also der hat einfach nur nach rechts geguckt und ist auf die Straße gelaufen. So, also das ist so, und in ja, also ich sag mal, der kam aus so einem Hof, ja, also das ist so, da ist so, man kennt das ja, das war so ein Bordstein, der war nicht sehr groß, und dahinter ist so ein Tor, der in so einen Hof reingeht, ja, und der kam da raus. Und der kam da einfach raus auf die Straße, hat nach rechts geguckt und sonst nichts, so, weißt du, und ich hab den angeschrien. Natürlich, ich konnte gar nicht mehr reagieren, also ich habe den aber angeschrien und was macht er natürlich? Er fing loszulaufen in meine Richtung, weil ich wollte ja links vorbei an ihm und ich habe den alles weiter angeschrien, bis er irgendwann stehen geblieben ist. Und dann habe ich noch hinterhergerufen, der soll auch mal lernen, nach links zu gucken. Ja, und wenn ich ein Auto gewesen wäre, ich weiß gar nicht, was er gemacht hätte. So, weißt du? Also das ist so, da habe ich auch gedacht, das ist jetzt nicht wahr, dass der mir da so, also das ist einfach komplett ohne nach links zu gucken, ist der einfach auf die Straße gelaufen. Also wie kann man denn sowas machen? Das war nicht mal Einbahnstraße oder sowas. Aber okay, ja, das sind so meine momentanen Okay, Erlebnisse. Aber da sind schon zwei Ereignisse innerhalb der kürzesten Zeit. Also naja, ich drück mal die Daumen nicht, dass es so ein Pechfahrrad ist. Ja, das habe ich nach dieser ersten Ausfahrt, da habe ich das, zweite Ausfahrt, sag ich jetzt mal, habe ich das auch gedacht. So, hab ich gedacht, ey, wenn das jetzt so weitergeht, dann wird das ja echt so, kann ich es wahrscheinlich nächstes Jahr schon wieder verkaufen, weil einfach zu viel so ein Sonntagsfahrrad ist oder sowas. Aber gut, bis jetzt habe ich mich noch nicht hingelegt und das ist ja alles gut. Ich hole fleißig meine Comms oder verbessere meine Zeiten. Ich habe momentan eigentlich relativ viel Spaß dabei, das machen zu können. Ja. Aber das heißt, Laufen ist bei dir jetzt momentan erstmal komplett raus? Ja, momentan ist das so, ich habe jetzt hier und da mal ein paar Versuche gestartet, aber es ist einfach nicht, ja, wie soll ich sagen, also es war, irgendwann treibst du mich dann wieder zum Fahrradfahren. Es ist halt momentan auch, finde ich, nicht so die Zeit zum Laufen. Also ich sehe momentan sehr viele Läufer, während ich zur Arbeit fahre, da muss ich schon sagen, weil die einfach, das einzige Zeit ist, wann die trainieren können. Ja, das wird's ja nicht mittags irgendwann trainieren bei 33 Grad. Das machen die schön morgens um 6. Naja, normalerweise sehe ich, manche sagen so, manche sagen normalerweise, so. Normalerweise, ja, okay. Aber ich sehe normalerweise nicht so viele Leute da laufen. Ja, es gibt einen Typen, ein bisschen älterer, wahrscheinlich ein Rentner oder so, den sehe ich fast jeden Tag da am Laufen. Ansonsten, ja, und heute habe ich schon drei Leute gesehen. Einen, der lebensmüde war, der einfach über die Bundesstraße gelaufen ist. Der hat richtig Gas gegeben, der hat wirklich einen Sprint angezogen, weil ein LKW kam und der wollte unbedingt vor dem LKW rüber. Also, gut, okay. Ich habe schon gedacht, naja, das fängt ja auch gut an heute Morgen. Gefährlicher Sport, ja. Also, ja, also ich sag mal so, wenn jetzt dann die Zeit kommt, dass das Fahrrad wieder mal dann schön geputzt wird und in die Ecke gestellt wird, weil man es einfach nicht mehr fahren kann oder es zu gefährlich wird, dann würde ich vielleicht mir überlegen, nochmal anstatt auf die Rolle zu gehen, weil ich bin jetzt so ein bisschen mit Zwift in Clinch, sag ich jetzt mal, beziehungsweise sie haben ihre Preispolitik ein bisschen angezogen und ich sehe es einfach nicht mehr ein, da jetzt 20 Euro im Monat zu zahlen. Ja, ich meine, das gibt andere Anbieter, die ich auch nutzen könnte, so weißt du, deswegen habe jetzt auch mal Ruvi ausprobiert, das könnte ich auch noch mal sagen, das war eigentlich ganz cool, hat mir echt Spaß gemacht, hätte ich gar nicht gedacht und ja, und ich habe gedacht, vielleicht mache ich das jetzt hier so zwischen Herbst und Winter, werde ich dann vielleicht mal ein bisschen mehr laufen, wenn es dazu passt, ja. Aber dazu später mehr, weil Adrian hat da so ein kleines Projekt im Laufen und eventuell schließe ich mich dann irgendwann nochmal dran an. Deswegen, Adrian. Naja, Projekt ist jetzt vielleicht viel gesagt, aber ich habe tatsächlich Lukas versucht zu motivieren, mit mir anzufangen zu laufen. Die Gegend, wo er wohnt, ist ja cool genug dafür. Von daher, ja. Nee, aber tatsächlich. Genug, ja. Bitte? Bergisch, ja, Bergisch auch das. Ja, ich kann mich noch erinnern, als wir nach Montabaur gefahren sind, nach Maastricht gefahren sind, da hat Adrian zu mir gesagt, so lange Berge haben wir bei uns gar nicht. Nee, ja, leider nicht. Ich habe tatsächlich mal wieder angefangen, nachdem ich die letzten 10 Monate fast nur auf dem Fahrrad saß oder jetzt irgendwie irgendwelchen Hanteln bewegt habe, habe ich nach 10 Monaten mal meine Schuhe mal wieder geschnürt. Was wirklich, und das hätte ich echt nicht gedacht, weil ich hatte letztes Jahr genug Versuche, die wirklich, wo ich mir gedacht habe, oh Gott, das wird nie wieder was mit dem Laufen. Wenn du jetzt irgendwie in meinem Alter schon mal mit dem Laufen aussetzt und dann nach so einer langen Zeit wieder einsteigst, dann ist es einfach nur schwer. Aber sag mal noch ganz kurz, warum du aufgehört hast mit dem Laufen vor so langer Zeit oder vor einem Jahr? Ich muss dir ganz ehrlich sagen, da gibt's gar keinen Grund dafür. Mhm. Gab's keinen. Ne? Also ich hab tatsächlich auf Strava geguckt, wann war denn eigentlich so mein letzter ernsthafter Lauf, in Anführungsstrichen. Und das war tatsächlich der Vulkan Trail in Schotten, der Marathon. Das war im Oktober 21. Mhm. Und seitdem muss ich sagen, habe ich mich mehr oder weniger dann im Winter über so ein bisschen, ne, auf Zwift auf dem Fahrrad bewegt, wieder Krafttraining gemacht, so das Übliche, aber das Laufen irgendwie, warum auch immer, ich habe da echt kein, da gab's keinen Grund, ne, keine Verletzung oder sonstiges, nicht. Ich meine, es ist ja auch bei mir oft so gewesen, die letzten Jahre, seitdem ich mit dem Triathlon aufgehört habe, dass ich entweder beim Laufen oder beim Radfahren den Schwerpunkt gelegt habe. Und das Laufen hat ja, beziehungsweise das Radfahren hat ja einfach in der letzten Zeit viel mehr Spaß gemacht, weil, wie gesagt, ich habe ja dann irgendwann 22 hatte ich noch so Phasen, wo ich länger noch gelaufen bin, aber dann 23 war das einfach nur ein einziger Krampf und ich habe irgendwann gedacht, nee, also das macht gar keinen Sinn mehr, irgendwie komme ich hier nicht mehr rein und Radfahren ist eigentlich auch cool genug und ich bleib dabei. Und der Mindchanger kam jetzt tatsächlich dieses Jahr im Juli bei unserem Kurzurlaub in Chamonix, wo ich mir nicht nehmen ließ, da paar Berge wieder hochzukraxeln. Und ja, das war wirklich wieder so quasi so ein Eye-Opener. So. Also es hat richtig Spaß gemacht, da habe ich wieder so ein bisschen Feuer gefangen. Und die Tage danach, also quasi jetzt mittlerweile sind das 3 Wochen her, wo wir da waren, habe ich seitdem tatsächlich so, ja, schon so ziemlich jeden zweiten Tag wieder die Schuhe angezogen und bin zum Laufen gegangen. Sind immer so 30, 40 Minuten momentan, was ich laufe. Und ich mache das tatsächlich auch mit so einer Run-Walk-Methode, weil ich da einfach auch nicht überpacen will. Ich habe keinen Bock auf irgendwelche Verletzungen, weil ich da sehr stark dazu neige, mich schnell, gerade so in Anfangsphasen, zu verletzen. Wobei diese Run-Walk-Phasen jetzt mittlerweile so gut wie ja weg sind. Also es gibt noch tatsächlich, wenn ich jetzt hier irgendeine Steigung bei uns hochgehe und der Puls jetzt da irgendwie, was ich jenseits 150 geht, dann walke ich tatsächlich dann auch für einen Moment. Aber ansonsten hat sich das in den letzten 3 Wochen doch schon sehr gewandelt, zum Laufen quasi. Genau, und es macht tatsächlich Spaß und ja, ich will es einfach mal gucken, okay, mal schauen, wo das hinführt. Ich baue es weiter aus, vielleicht wird es tatsächlich nochmal ein Läufer aus mir, schauen wir mal, aber wenn ich den Lukas dazu motivieren kann, dann umso besser. Ja, mal schauen. Na, hat sich da bei dir auch was im Kopf getan oder ist es, oder sagst du, du spürst jetzt so ein bisschen den Flow wieder? Oder also ich meine, ich kann von mir sagen, dass ich, glaube ich, viele Sachen, die passiert sind, nie so überlebt hätte, wenn ich das Laufen nicht gehabt habe, sage ich jetzt mal, ja. Also weil da einfach, das hat mir so gut getan und wenn ich das nicht habe, dann fehlt einfach was und das vermisst man dann und das hilft einem halt einfach wahnsinnig viel in allen möglichen Lebenssituationen. Das will ich jetzt gar nicht ausführen, weil du ja eigentlich dran bist. Also was hat sich da bei dir getan? Hast du auch irgendwie im Kopf, ist da ein Schalter umgelegt worden wieder oder denkst du dir einfach, mein Gott, fühlt sich halt gut an? Ja, der Schalter ist tatsächlich in Chamonix umgelegt worden. Ne? Also ich bin da wirklich früh morgens gelaufen und ich meine, die Landschaft, das brauche ich euch nicht zu sagen, die ist da wirklich traumhaft. Und irgendwie habe ich tatsächlich da wieder Feuer gefangen. Aber das Ding bei mir, Ludwig, ist halt der, dass ich immer noch das Radfahren auch habe. Ne? Und das Radfahren bedeutet für mich genauso viel wie das Laufen auch. Ne? Und das war ja die letzten Jahre so. Ne? Und davor war es ja auch der Triathlon. Ne? Also es war nie so nur die eine Sportart. Ne? Also das ist tatsächlich so bei mir immer gewesen, dass ich diese Abwechslung auch brauche, ne, das genau, und das wird einfach so wahrscheinlich sofort bestehen, das wird einfach so sein, ne, ich würde nie so nur der Läufer oder nur der Radfahrer sein, so wie es aussieht. Ich dachte, ich würde jetzt einfach zum Radfahrer in meinen verbleibenden Ausdauersportlerjahren, aber nee, tatsächlich habe ich da noch Feuer gefangen und das macht wirklich Spaß. Also und Lukas, zu den Temperaturen. Ich bin die letzten Male immer, auch fast immer so mittags, früher Nachmittagszeiten gelaufen, also immer so um die 30 Grad, aber im Wald geht das ja. Ne? Ich wohne ja hier direkt am Wald und wenn du jetzt in den Wald reinläufst, dann geht's tatsächlich. Genau, ja. Schauen wir mal. Ja, da ist der Geist des UTMB in Chamonix über dich gekommen und du hast zum Laufen zurückgefunden. So ungefähr. Also schöner geht eine Story eigentlich gar nicht. Also das ist ja fast schon konstruiert. Ja. Genau. Ja, ne, ja, schauen wir mal. Also heute war so der längste Lauf, den ich seitdem ich wieder laufe gemacht habe, nämlich 50 Minuten. Ja, mal gucken. Ich würde das einfach mal weiter ausbauen. Und ja, schauen wir mal, wo sich fortbewegt. Was bei mir aber wirklich das Ding ist, und da könnt ihr mir sagen, ob das bei euch und Lukas bei dir so war, weil du jetzt momentan nicht läufst, aber Ludwig auch bei dir, wenn ich Rad fahre, ich ziehe mich an, ich steige auf mein Fahrrad und fahre. Ich komme nach Hause, ich stelle mein Fahrrad in die Garage und dann ziehe ich mich aus und das war's. Wenn ich laufe, dann brauche ich auf jeden Fall mindestens 10 Minuten Warm-up. Mindestens. Und auch abends muss ich meine Dehneinheit machen. Und dann auch nehme ich das Krafttraining auch ziemlich ernsthafter in Angriff, als ich das beim Radfahren tue. Also das Laufen ist bei mir immer mit so einem Commitment verbunden, dass ich mich dem Sport noch ein bisschen mehr widmen muss als jetzt beim Radfahren. Das Radfahren ist einfach Radfahren, ne? Das ist wirklich sehr easy, ne? Das ist umziehen, Radfahren, zack, fahren, ne? Ich habe tatsächlich auch sogar, obwohl das für mich wirklich seit Jahren so eine Konstante ist, also ich habe das Dehnen auch so ein bisschen vernachlässigt. Ich habe mich vielleicht 2-3 Mal in der Woche mal gedehnt. Jetzt, seitdem ich wieder laufe, dehne ich mich 2-mal am Tag. Also der Unterschied, ne? Gerade was das Warm-up, Cool-down angeht, das ist himmelweiter Unterschied bei mir, ne? Plus das Krafttraining. Also ich glaube, was bei mir immer noch eine ganz große Rolle spielt und deswegen muss ich das, glaube ich, auch mit diesem Commitment machen, ist, dass du dich halt einfach vom Lebenswandel her auf den Sport einstellst. Das war bei mir eigentlich immer schon so und das ist auch so geblieben und ist auch immer noch so. Deswegen kann ich halt den Sport nicht einfach so bloß machen, sondern ich muss da so eine gewisse, wie soll ich sagen, Eigenmotivation entwickeln und eine gewisse, wie nennt man das denn, Verbissenheit ist falsch, aber Ernsthaftigkeit, sage ich jetzt mal, damit du eben wirklich dich auch dazu kriegst, eben deinen Lebenswandel auch dem anzupassen, weil nur dann läuft es für mich auch gut. Also ich bin halt jemand, der will dann auch einen gewissen Fortschritt sehen oder zumindest so ein paar Meilensteine erreichen beim Laufen. Und deswegen habe ich auch nie die Sportart wirklich gewechselt, weil ich die Sportart dann einfach richtig machen will. Also ausprobieren, ja, das kann man mal machen, aber ich weiß, dass ich vom Laufen wahrscheinlich nie wieder wegkommen werde, Gott sei Dank, und ich will es auch gar nicht. Und das ist, glaube ich, schon entscheidend und wichtig. So Sachen wie Warm-up, ehrlicherweise muss ich sagen, mache ich nicht. Also der erste Kilometer ist immer der Warm-up. Das war eigentlich auch immer schon so. Cool-down mache ich auch nie. Das ist dann das Duschen. Was ich schon wieder gewissenhafter mache, ist tatsächlich Dehnen und Rollen. Also die Blackroll, das mache ich schon wieder mehrmals die Woche. Jetzt auch nicht jeden Tag. Aber das muss, glaube ich, einfach sein, weil sonst merkt man es halt doch. Man wird ja auch nicht jünger. Das schon. Und ja, also wie gesagt, das ist ja immer so die Debatte, wann ist man ein Läufer? Ein Läufer ist man, wenn man läuft, klar, aber ich finde trotzdem, also ich zumindest brauche das, dass man halt sozusagen das Leben drumherum auch so ein bisschen zumindest drauf ausrichtet. Nicht was das Zeitinvestment angeht, sondern so ein bisschen die Einstellung einfach, ne? Also was weiß ich, ich trinke keinen exzessiven Alkohol, ich schaue, dass ich nicht zu viel schlechte Sachen esse und so weiter, was man halt so macht. Viel Bewegung, wenig Sitzen und so. Und ich glaube, das ist halt so ein Mindset. Ich hasse dieses Wort inzwischen ja, weil es jeder gebraucht in jedem Kontext, aber ich weiß nicht, wie ich es anders formulieren soll. Die Einstellung dazu vielleicht, die brauche ich halt einfach. Und deswegen glaube ich, ist das Laufen halt nicht einfach nur Schuhe anziehen und rausgehen. Kann es auch mal sein, aber letztendlich ist es ja doch auch ein bisschen Lebenskonzept, zumindest für mich. Lukas, erstmal du und dann wollte ich nochmal was. Erzähl du, wie hast du es früher gemacht? Ich meine, du warst ja wirklich auch sehr starker Läufer. Du hast ja wirklich eine Zeit lang einen Marathon nach den anderen geballert. Du bist ja Sub-3 gelaufen, also, ne, also von daher war da auch sehr viel Commitment. Aber wie war das bei dir mit dem Drumherum? Ist es Schuhe anziehen raus oder? Ja, Schuhe an und raus ist es eigentlich schon immer gewesen, weil ich anders könnte ich es gar nicht machen. Also jetzt dann noch mich hier ein Lauf-ABC machen oder sowas, das oder irgendwie einlaufen, das habe ich irgendwie nie gemacht. Das würde mich auch, glaube ich, stören, weil ich, glaube ich, eher so der bin, wie du sagst, auch im Fahrrad. Ich kann auch einfach anziehen und los geht's. Ich fahre einfach los. Ich weiß, also da brauche ich jetzt nicht noch irgendwie mich groß warm machen oder sowas. Das Einzige, was ich halt beim Laufen anders ist als beim Fahrradfahren, da denkt man sich wirklich danach auf ausgiebig so noch. Also ich habe mich dann immer noch währenddessen, also keine Ahnung, wenn du jetzt in der Küche gestanden hast und was gemacht hast oder so oder irgendwas anderes, da habe ich mich noch hier irgendwelche Dehneinheiten gemacht, nebenbei, wenn es nur kurz war, um dann abends noch mal ein bisschen länger sich zu dehnen, weil das habe ich dann doch schon sehr ausgiebig gemacht, weil das merkt man. Also ich habe das jetzt sehr, sehr, sehr schleifen lassen. Das war bei mir momentan fast gar nicht vorhanden. Aber ich müsste es mal machen, weil ich merke es langsam. Ich bin heute, als ich heute nach Hause gefahren bin, ich musste dann immer einen Berg hoch. Und da habe ich so ein bisschen zwischen, also eigentlich habe ich es in der Wade und im Oberschenkel auf der linken Seite gemerkt, dass mir so ein bisschen, als wäre es so ein bisschen, ja, verkürzt, sage ich jetzt mal. Ich denke mir jedes Mal, du musst dich unbedingt dehnen. Aber abends machst du es dann halt nicht so. Es ist so, wie du sagst. Es ist einfach, du kommst heim, ziehst dich aus und das Fahrradfahren einfach, ja, vorbei. Beim Laufen, ja, man bewegt seinen ganzen Körper komplett. Und ich glaube, da braucht man das auch, dass man sich danach so ein bisschen, ja, den Körper noch ein bisschen Erholung, sag ich mal, gönnt von den Strapazen. Und ja, das Radfahren ist halt so ein bisschen, wie soll ich sagen, nicht so belastender für den Körper. Nee, deutlich, das ist es ja, das ist ja, ne, das ist ja der Punkt. Entschuldigung, jetzt habe ich verschluckt. Also Ludwig, zu deinem Punkt nochmal, also genau, also da sehe ich sehe das komplett genauso, ne? Wenn ich auch beim Radfahren sehe ich das tatsächlich so, ich versuche mich da schon, wenn ich mich auf irgendwas vorbereite, ne? Früher waren es, vor ein paar Jahren waren es noch so die paar Obits, die wir immer gemeinsam gemacht haben, da mit Lukas oder mit Heiko und so, ich bin da schon voll und ganz dabei, ne? Und ich versuche das wirklich, ne, mich mit dem ganzen Herzen der ganzen Sache zu widmen. Aber nichtsdestotrotz, zum Laufen gibt's da immer noch einen kleinen Unterschied. Ne? Also das Laufen ist dann noch wirklich tatsächlich vom Gefühl her noch auf der anderen Stufe. Schon alleine wirklich deshalb, weil ich weiß das einfach von mir. Jetzt schon sogar in dieser Phase, wo ich jetzt bin, ne, ganz am Anfang quasi, würde ich jetzt diese ganzen Warm-ups und diese Cooldowns und den Krafttraining, würde ich das nicht so machen, wie ich das mache, da hätte ich wahrscheinlich jetzt schon wieder Kniebeschwerden. Ich weiß das einfach von mir. Ne? Also ich bin da so dermaßen anfällig, also dass das, weißt du, gar nicht anders geht. Also und da sehe ich dann auch, obwohl ich das weiß, ne, und obwohl ich das weiß, und selbst dann habe ich oft Läufe, wo die ersten Schritte schon sehr hölzern sind. Ne? Also ich habe selten das flowige Gefühl, wenn ich ins Laufen reinkomme, sondern es ist eher so etwas hölzern und erst mit der Zeit, so ich sag mal so nach einer Viertelstunde, 20 Minuten, dann komme ich da so ein bisschen, oder dann wird so meine Maschine so ein bisschen eingeölt, sage ich mal. Davor ist es eher so ein bisschen hölzern, wie ich schon gesagt habe. Und selbst das, wenn ich das jetzt so erzähle, dann denke ich mir, okay, also wenn das jetzt kein Commitment ist, ne, fürs Laufen keine Liebe fürs Laufen, dann weiß ich auch nicht, ne, weil obwohl ich das weiß, ne, dass es so ist, ne, und das weiß ich eigentlich schon seit meinem allerersten Marathon 1998, dass es so ist, ja, mache ich das trotzdem, ne, weil einfach das auch irgendwie zu mir gehört, ne, und auch wenn ich jetzt nach 10 Monaten das jetzt irgendwie sein gelassen habe, habe ich da jetzt doch den Weg, wie auch immer, da gefunden. Ne? Ja, aber ich glaube, sowas verliert man auch nicht so wirklich, oder? Also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass es jemanden gibt, der jetzt so gelaufen ist, wie wir das getan haben, also jetzt nicht von der Leistung, sondern von der Liebe und der Regelmäßigkeit und der Ernsthaftigkeit. Ich glaube, sowas verliert man dann ja auch nicht, weil das gehört halt einfach zu einem, also ich habe als Jugendlicher Tennis gespielt. Ich habe seit 20 oder 30 Jahren keinen Schläger mehr in der Hand gehabt, aber ich interessiere mich immer noch dafür, weil es ist halt einfach ein Teil der Geschichte. Und ich meine, das Laufen hat es für uns alle, glaube ich, einen ganz großen Teil unseres Lebens bisher eingenommen. Und nicht, wenn es auch nicht nur aktiv ist, man interessiert sich trotzdem dafür. Also wie gesagt, ich fände es traurig, wenn man das mal wirklich komplett verliert. Natürlich gibt es das auch, klar, dann hat es auch seine Gründe. Aber ich glaube, sobald du dann mal wieder den Laufschuh anhast und auf eine Straße läufst oder auf einen Trail oder auf einen Weg oder so, dann kommt es auch irgendwie wieder, weil der Körper ja auch letztendlich so trainiert drauf ist oder so dran gewöhnt ist, dass dann, glaube ich, schon auch so Erinnerungseffekte einsetzen, sowohl körperlicher Art als auch mentaler Art, dass man, glaube ich, so ein bisschen von dem Flow schon immer auch abbekommt. Und das ist ja auch das Schöne dran. Ja, das ist es wahrscheinlich. Ja, Lukas, erzähl du erstmal, ja. Ja, also ich wollte so ein bisschen da mal so reingrätschen, weil bei mir ist es erst so, ich will nicht sagen, dass ich jetzt das komplett verloren habe, aber es fällt mir sehr schwer, da irgendwie, ja, ich sag jetzt mal, ich nehme jetzt mal euren Begriff Flow, da überhaupt reinzukommen. Also ich habe jetzt mal vor, war in einem Urlaub, und wie es immer so ist, will ich ja im Urlaub auf jeden Fall mal laufen, und das will ich ungern aus der kalten Hose machen, also bin ich ein paar Mal gelaufen, und in Den Haag bin ich dann halt auch ein bisschen rumgelaufen. Und aber dann hier wieder zu laufen danach, war mir dann irgendwie ein bisschen langweilig, ja, das muss ich sagen, weil es immer dieselben Strecken und so, weil es ist nicht weit genug, weil ich würde gerne weiterfahren, also von daher, ich fremde momentan so ein bisschen damit, ne? Und ich hatte letztens eine Unterhaltung mit einem Arbeitskollegen, der hat jetzt neu angefangen, und der ist gerade Marathonvorbereitung, und der will jetzt, was willst du laufen, 3:30, dann haben wir so ein bisschen unterhalten. Und da habe ich auch gesagt, also ich bin damals, habe ich mich so reingekniet mit dem Training, ich habe da so alles gegeben, dass ich irgendwann da so vor einer Wand gelaufen bin. Da war das für mich danach, nachdem ich das Ziel erreicht habe, war alles so, die komplette Luft war raus, und ich habe, um mal bei dem Begriff zu bleiben, ich habe immer noch Probleme, da die Luft wieder reinzulassen. Das ist irgendwie, deswegen hoffe ich, ich ist ja nicht so, dass ich es nicht möchte, gell? Ich hab ja ein Laufband und so, ich versuche ja alles so ein bisschen da wieder reinzukommen, aber ich verliere das ganz schnell wieder, dass ich sage, ach, eigentlich gehe ich lieber wieder auf die Rolle, oder ich gehe lieber wieder raus, Fahrrad fahren oder sonst was. Ja, ich will's ja aber auch gar nicht erzwingen wollen, weil ich meine, mir ging's ja auch so zum Teil, ne, letztes Jahr, ich habe auch letztes Jahr gedacht, okay, du findest da nie wieder rein, ne, also wenn du jetzt irgendwie so Monate, Wochen, Monate lang raus bist, ne, dann ist es natürlich ab irgendeinem Alter, glaube ich, ist es einfach schwer, wieder reinzukommen. Ne, also zumindest mir geht's so. Und aber ich habe es ja gar nicht so irgendwie erzwingen wollen. Ne? Ich habe mir gedacht, okay, dann fährst du halt eben Fahrrad. Ne? Und dann kommt es irgendwie so zu Momenten, wie jetzt halt bei mir in Chamonix jetzt halt eben war. Aber ich würde es einfach mal so laufen lassen. Ich würde erst mal gucken, okay, ja, vielleicht komme ich da über ein Laufband. Vielleicht, keine Ahnung, kannst du irgendwo in Koblenz laufen. Ne? Da ist es ja auch vielleicht irgendwie ein bisschen attraktiver für dich. Ne? Du hast ja auch zum Teil auch Every Single Street gemacht. Vielleicht wäre das was, um reinzukommen. Ne? Also schau einfach mal. Aber wie gesagt, also ich hab auch nie gedacht, jetzt irgendwie hättest du mir vor 3 Monaten gesagt, hier, im August, da wirst du mehr laufen als Fahrradfahren, hätte ich gesagt, bestimmt nicht. Aber tatsächlich ist es jetzt so. Ne? Aber schau mal, das Schicksal spielt dir ja total in die Karten. Du fährst nach Chamonix und plötzlich hast du das Laufen wieder für dich entdeckt. Der Wechselzone-Podcast ist wieder da. Also ich meine, besser kann es nicht laufen, das ist doch Schicksal. Die Geschichte wiederholt sich. Ja, es kommt hier. Alles wieder. Es kommt alles wieder. Die guten Sachen kommen wieder, die schlechten können wegbleiben. Ja. Ja, aber was ich, wo du sagst, das ist einfach loslaufen, das ist da fremdlich auch so ein bisschen mit, gell? Also dieses langsame Laufen. Wenn ich denke mir immer, ey, ich bin 4er Schnitt gelaufen und jetzt komme etwas unter 6er Schnitt, das ist einfach. Da willst du nicht wissen, was ich laufe. 6,30er ja, und noch was drüber. Aber das ist so, wenn du das läufst, nicht so. Und das ist halt, das muss ich irgendwie rauskriegen. Kann doch gar nicht sein, das ist eigentlich sehr egal, ob du jetzt 6 läufst oder ob du jetzt 4 läufst. Ja, ist es ja auch, genau. Aber das ist halt so, wenn du läufst und denkst, dann denke ich, gucke ich so auf die Uhr und denke ich, das muss doch schneller werden. Das ist doch jetzt einfach nicht, das muss es nicht, ich weiß, aber es ist vom Kopf her, es ist für mich einfach nicht leicht, einen Schalter umzulegen, zu sagen, lauf einfach oder sowas. Aber ich glaube, was fehlt mir dann die Bestimmung? Was da helfen kann, ist, das ist bei mir ja jetzt bei den ganzen Höhenmetern und so weiter oder bei den Trailläufen auch so, dass du da nicht mehr so sehr auf die Pace achtest. Ich glaube, bei mir hilft es zum Beispiel, wenn ich dann halt auf Zeit gehe. Also ich habe jetzt mehrmals Einheiten gemacht, wo ich dann halt sage, heute sind 70 Minuten oder 120 Minuten oder 3 Stunden oder 4 Stunden. Und dann achtet man gar nicht so sehr auf die Pace. Ich meine, Interesse halber schaut man dann schon ab und zu mal drauf, das ist klar. Ich mache momentan auch relativ viele Zeiteinheiten einfach und denke mir halt, gut, Sonntag, Long Run sind 3 Stunden oder 3,15 oder 3,30 oder so. Und dann schaue ich auch einfach spontan, wo es dann so hingeht. Also ich nehme mir da auch nicht immer eine Strecke vor, manchmal schon, aber manchmal eben auch nicht. Oder ich laufe dann mal wieder irgendwo hin, wo ich noch nicht war oder so. Und dann macht es auch Spaß und dann schaue ich auch tatsächlich gar nicht mehr so sehr auf die Pace. Also ich hätte vor 3 Jahren wahrscheinlich hier nicht sitzen können und sagen können, ich achte nicht auf die Pace, jetzt sitze ich da und sag's aber und macht immer noch genauso viel Spaß. Und insofern, glaube ich, ist es einfach auch so eine Frage, wie man sich halt das Training vornimmt. Also ich glaube, ein Ziel für ein Training zu haben, das brauche ich schon auch immer noch. Also einfach nur zu sagen, heute laufe ich mal los und dann schauen wir mal. So ungefähr eine Vorstellung davon, wie es ausschauen soll am Ende, das brauche ich schon, aber ich bin längst nicht mehr so, dass ich sage, ah shit, jetzt habe ich eine 3,50 laufen sollen, jetzt waren es aber eine 3,55. Also das habe ich momentan nicht. Die Ziele haben sich einfach verschoben. Genau, ja. Genau. Ja, aber du hast ja nicht aufgehört, also du bist ja immer dran geblieben und du bist ja von einem gewissen Level. Also ich meine, wenn ich jetzt oder der Adrian anfangen zu laufen, dann bist du danach einfach erstmal auch platt, gell? Dann hast du auch. Also es geht. Nee, tatsächlich, kommt aber das ist auch wieder. Ja, aber ich muss ganz ehrlich sagen, also ich bin jetzt so diese, also ich versuche jetzt wieder die nächsten Monate grundsätzlich nur die Grundlagenausdauer aufzubauen. Ne? Also ich bewege mich wirklich in eine Pace, also für mich. Also so quasi so dieses momentan sehr bekannte Zone 2 Training, ne? Also nach meiner Pace versuche ich jetzt nicht großartig über 150 rauszukommen, ne? Also und danach richte ich mich auch, ne? Also das ist halt so, dass okay, ich will mal schauen, wie weit ich komme, aber ich weiß auch, ich will jetzt hier nicht überpacen, ich will jetzt nicht hier versuchen irgendwie 5-fach Pace zu laufen, sondern ich will erstmal das vernünftig anzugehen, ne? Ich will erstmal so ein bisschen Kilometer aufbauen und das ist halt so bei mir die Zielsetzung, reinkommen, ein bisschen den Umfang steigern, zu schauen, wie fühlt sich das Ganze an und dann vielleicht noch weiter steigern, aber immer schön in der niedrigen Pace bleiben, da versuchen, was aufzubauen. Ne? Und das ist so ein bisschen so die Setzung, der Aufbau. Und dann schauen wir weiter und dann kommt der nächste Step und dann gucken wir mal, wo sich das Ganze halt entwickelt. Was du aber machen kannst, Lukas, tatsächlich, also ich finde so gerade so deine, die Gegend rund um Koblenz, ne? Also ich glaube, da lässt sich schon ganz gut laufen und vielleicht kann man das tatsächlich mit einem Familienausflug irgendwo verbinden. Möglichkeiten gibt es ja immer viele. Ja, aber das ist halt auch wieder so ein Thema. Familie ist dann halt auch immer, also das bindet einen so ein bisschen auch hier an. Also klar, man kann da irgendwo mal hinfahren, aber während der Woche oder sowas fährst du jetzt auch nicht mal hin, um einfach mal irgendwo laufen zu gehen. Das ist bei mir einfach momentan sehr schlecht drinne. Es werden auch wieder andere Zeiten kommen, aber ja, ich versuche. Aber das Gute wiederum ist an Laufen, dass du auch mit 30 bis 40 Minuten kannst du auch schon mal eine gute Einheit machen. Und das ist halt, du steigst nie für 30 oder 40 Minuten aufs Fahrrad. Na, und da kannst du halt so nicht schon mal. Also okay. Wenn ich auf die Rolle steige, steige ich auch schon mal für 30 Minuten, 30 oder 40 Minuten aufs Rad. Nee, weil ich nehme alles. Also ich habe meine Frau einfach nur, komm, ich habe jetzt noch 20 Minuten, dann gehe ich ja mal 20 Minuten laufen. Aber du gehst ja nicht nur 20 Minuten laufen, du bist ja danach noch am Ausschwitzen, du musst ja noch duschen gehen danach. Das ist ja, also vor allem auf dem Laufband, gell? Das ist ja danach, da läuft mir einfach die Suppe die ganze Zeit. Aber du sollst dich nicht auf die negativen Sachen konzentrieren, sondern du sollst das Ganze mal irgendwo positiv sehen. Momentan ist aber so, ist es wirklich so, bei mir Laufen ist für mich sehr negativ alles. Ich weiß nicht, das ist gerade so bei mir drin. Ich habe aber ein Ziel, das habe ich ja gerade schon mal gesagt. Ich würde gerne einmal zur Arbeit laufen. So, das ist so ein Ziel von mir. Wie sind das, weil, 20? Also kommt immer drauf an, wie. Also wenn ich jetzt mit dem Fahrrad fahre, sind es, sag ich mal, fast 28 Kilometer. Okay. Aber wenn ich jetzt laufen würde, würde ich natürlich anders laufen. Ich würde ja nicht die Hauptstraße oder die Landstraße laufen. Das wird wahrscheinlich dann doch schon ein bisschen weniger werden. Nichtsdestotrotz lohnt sich zur Arbeit zu laufen, weil hier ist dann der Berg, den ich runterlaufe. Und von der Arbeit nach Hause, nachdem ich gearbeitet habe, das würde ich, glaube ich, nicht überleben, weil danach nochmal 400 Höhenmeter hoch zu laufen, das ist dann natürlich, also es fällt mir schon manchmal schwer, nach der Arbeit ein Fahrrad hier hochzufahren. Das ist schon... Naja. Ja, aber ja, das ist, ne, das ist ein gutes Ziel. Hättest du schon mein Ziel. Ja. Ja, bin ich auch. Ja, für irgendwann mal. Ja, dauert noch ein bisschen. Ja, gut. So, Leute. Ich denke, wir haben uns ziemlich ausgequatscht fürs Erste. Ein paar Themen. War schon mal ein guter Einstieg. Aber der Einstieg war super, finde ich auch. Und ja, deswegen, Ludwig, sehr vielen Dank, dass du wieder dazugestoßen bist. Der Stein des Anstoßes kam ja von dir. Da du ja die Zeit hattest. Ja, genau, das hört sich jetzt gut an. Ich habe am meisten Zeit, ich habe sonst nichts zu tun. Machen wir wieder Podcast, komm. Genau. Nein, aber ich finde. So ungefähr war es, ja. Das war die Sprachnachricht. Adrian, schneid das raus, wir sagen, das ist die Sprachnachricht. Genau, mir ist langweilig, was soll ich tun? Ja. Nein, aber ganz ernsthaft, ja, genau. Ich finde es tatsächlich schön und ich finde es, also ich war froh, dass ich ab und zu mal eine Wechselzone gehört habe von euch. Letztens, Adrian, habe ich auch wieder ganz viel gelernt, weil die Tour de France. Ich hoffe, ich verletze es dann jemanden, aber interessiert mich jetzt nicht so wahnsinnig, weil ich halt kein Radsportler bin. Aber ich habe es mir trotzdem komplett angehört, die Folge, und habe echt viel gelernt. Okay. Also das mit den Teams zum Beispiel, shame on me, habe ich so nie verstanden, aber jetzt weiß ich da deutlich mehr drüber. Und dann habe ich mir gedacht, mein Gott, eigentlich wäre es schön, wenn wir auch mal wieder zusammenfinden würden. Und tatsächlich haben mich ein paar gefragt schon, ob ich jetzt da irgendwie ganz raus bin oder ob es den Podcast gar nicht mehr gibt. Und ich musste dann mal sagen, weiß nicht, im Moment nicht. Und dann habe ich mir gedacht, ich schreibe jetzt einfach mal euch und frage mal, ob wir nicht mal wieder zusammenkommen wollen. Und ja, ich denke, ich hoffe es zumindest, dass das jetzt auch wieder regelmäßig der Fall sein wird. Und ich hoffe, die Hörerinnen und Hörer wollen das genauso. Und wir haben jetzt dann auch mal wieder ein paar Leute, die das auch anhören wollen. Das denke ich schon. Sehr gut. Gut. Ja, genau. Die Wechselzone, die wird es immer geben. Die stimmt nicht aus. Genau. Und wir werden immer laufen. Lass ich es laufen ohne Folgen weiter. Aber ich würde niemals sagen, wir hören ab hier auf. Das Internet vergisst nie. Ja, das stimmt. Genau. Ja. Wir bleiben bestehen und dann werden wir irgendwann die 500 Folgen voll bekommen. Sehr gut. Ich weiß gar nicht, welche Nummer das jetzt hier ist, aber es sind schon einige. Es gibt keine Nummern mehr. Ach, gibt's nicht mehr. Ich habe geschafft. Okay. Ja. Aber so an die 200 kommen wir schon, oder? Ach Quatsch, wir sind fast schon bei 300. 260 oder so ist das jetzt. Ja, wenn es keine Nummer mehr gibt, dann können wir einfach nächstes Jahr im Sommer die 1000. feiern. Ist doch wunderbar. Genau. Die Nummern habe ich ja noch im Kopf. Also ich sehe das ja immer, welche ich hochlade, welche Nummer. Von daher werde ich euch dann die Jubiläen Bescheid sagen. Sehr gut. Ja, da so ist es. Achso, ich muss noch... Die Episodennummern... Ja, ich wollte nur zum Abschluss noch, weil wir natürlich hier auch keine Info irgendwie falsch rausgeben wollen. Ich habe nachgeguckt tatsächlich, also Kelvin Kiptum hat den Weltrekord in Chicago 2023 gebrochen, 2 Stunden 35 Marathon. Und es ist derjenige, der Kenianer, der ja leider verstorben ist bei einem Unfall, kurz darauf. Und allerdings auch im Nike-Schuh. Ich glaube, bei den Frauen gab es den Weltrekord. Die hat es in Adidas gemacht. Aber da müsste man das nochmal neu googeln. Die Info gibt es dann in der nächsten Folge. Hat sie nicht gedopt? Weiß ich nicht. Ich glaube mit nicht. Mit dem Schuh hat sie gedopt. Mit dem Schuh, genau. Wir haben, ich streue jetzt einfach mal irgendwelche Gerüchte. Ja, super. Nee. Sehr gut. Das ist für den Podcast schon mal sehr gut. Ja. Ja. Genau, also die Info hat noch gefehlt, die habt ihr jetzt auch, da braucht ihr nicht selber googeln. Sehr gut, ja. Googelt nicht selber. So, zum Abschluss, nennt mal eine Buchempfehlung, was habt ihr das letzte gelesen, Adrian? Eine Buchempfehlung? Ja. Also ich habe von dir ein gutes Buch bekommen, das Imperium der Schmerzen, aber ich habe es noch nicht angefangen, aber das hört sich auf jeden Fall sehr gut an. Ja, mal schauen, also aber ansonsten, ich habe jetzt wirklich... ich bin mit den Büchern bin ich momentan so ein bisschen im Verzug. Die Mars-Chroniken war das letzte. Darüber habe ich auch schon mit Daniel kurz gesprochen. Mhm. Die Mars-Chroniken war das letzte, was ich gelesen habe. Und das war wirklich gut. Das Buch ist so alt, aber das ist irgendwie auch Science Fiction, aber dann doch nicht Science Fiction. Also wäre das meine Empfehlung, ja. Ja, ich kann natürlich sofort mit dem Buch aufwarten. Ich habe vor kurzem auf Instagram, habe ich es glaube ich auch gepostet, Das Geflüster von Ashley Ordrain, glaube ich, spricht man sie aus. Wirklich ein Hammerbuch. Da geht es um eine Nachbarschaft in den USA irgendwo und die einzelnen Charaktere haben eine interessante Geschichte und es ist so ein Mini-Kriminalfall, der wirklich ein unfassbares Ende hat. Und also Das Geflüster muss man wirklich lesen. Das ist für mich zumindest eines der Bücher des Sommers. Oh, interessant. Ja, ich habe ja gefragt, welchen kleinen Hintergrund ich von dem ich noch Bücher komme. Ich habe jetzt hier die 501st fertig gelesen. Adrian weiß es vielleicht, die Republic Commandos. Da waren vier Bücher. Moment. Wie sind es denn jetzt? Ich glaube, es sind sogar 6 Bücher. Auf jeden Fall ist das der letzte Roman, nach dem Star Wars verkauft wurde. Eine super, super Buchreihe. Das ist ja schon gespoilert. Ja. Gut, dann brauchst du das nicht mehr lesen. Perfekt, dann ist lieber Das Geflüster. Ja. Nee, aber. Es ist ja nicht so gespoilert, weil ihr wisst nicht, worum es geht, aber ja, okay. Ich will euch nur davor bewahren, dass es. Fangt es gar nicht mit an. Super Buch. Es ist doch so. Vielleicht muss ich mir eine kleine Spoilerwarnung hier raushauen, aber jetzt habt ihr mir. Ja. Jetzt habt ihr mir schlechtes Gewissen gemacht. Egal. Auf dem Fuß verlassen wir jetzt den Podcast, damit wir demnächst wieder zusammenfinden. So sieht's aus. Besseren Ende hoffen. Sehr gut. Jo. Alrighty. Bis zum nächsten Mal. Mädels, bis dann. Jungs, schön weiterlaufen, schön Fahrrad fahren, fahrt schön vorsichtig, lauft nicht in der Hitze und ciao. Ciao, ciao. Tschüss.